Kundgabe 5817. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.12.1953. Große geistige Not gebietet emsige Weinbergsarbeit. Die Not der Zeit gebietet es, dass überaus eifrige Arbeit in meinem Weinberg geleistet wird, weil nur durch solche dieser Not gesteuert werden kann, weil nur dann die Not behoben wird, wenn es gelingt, die Menschen für mein Reich zu gewinnen, wenn sie des irdischen Reiches wenig achten und immer nur mich zu erreichen suchen. Die Menschen wissen nicht mehr viel von mir und meinem Reich. Ihre Ohren hören wohl davon, doch ihre Herzen wissen nichts, und so gehen sie oft vorüber, wo ihnen Kenntnis gegeben werden könnte, wo ihnen mein Reich so anschaulich gemacht werden könnte, dass sie angeregt würden, es zu suchen. Und darum ist nur eines nötig, den Menschen das Wissen darüber vorzutragen, dass ein unvergängliches Reich ihrer wartet nach dem Tode ihres Leibes und dass dieses Reich entsprechend ist ihrem Erdenlebenswandel. Es müssen die Menschen hingewiesen werden auf ihr Ende, auf den Tod, dem sie nicht entgehen können und der überaus rasch an alle herantreten wird. Es muss ihnen erklärt werden, dass mit dem Leibestode ihr Sein aber nicht beendet ist, dass sie nicht vergehen können, auch wenn sie die irdische Hülle abgelegt haben. Es muss ihnen glaubhaft gemacht werden, dass es einen Tod gibt, aber kein restloses Vergehen und dass der Tod ein Zustand ist in Qual, in Kraft und Lichtlosigkeit, den aber die Seele, weil sie unvergänglich ist, ertragen muss. Wie aber andererseits ein überaus seliger Zustand, ein ewiges Leben in Seligkeit, auch der Seele beschieden sein kann, wenn der Mensch auf der Erde für das Leben in der Ewigkeit schaffet und wirket. Wenn er mich und mein Reich schon auf Erden anstrebt und also auch nach seinem Tode von mir selbst in jenes Reich eingeführt wird, wo es nur Licht und Kraft und Seligkeit gibt. Es muss noch eifrige Arbeit geleistet werden von meinen Knechten, die nur in meinem Auftrag und für mich reden, die den unwissenden Menschen das sagen sollen, was sie wissen, was ich selbst ihnen an Wissen zugeleitet habe, eben für diese Arbeit in meinem Weinberg. Die Not ist unsagbar groß, weil die Menschen ihres eigentlichen Erdenlebenszweckes nicht gedenken, weil sie leben nur für diese irdische Welt und weil ihnen alles gleichgültig ist, was nach ihrem Leibestode kommt. Unermesslich tief ist ihre Reue, so sie im jenseitigen Reich erkennen, was sie erreichen konnten und aus eigener Schuld nicht erreicht haben. Und darum sollen sie angesprochen werden und hingewiesen auf die große Verantwortung ihren Seelen gegenüber. Darum soll ihnen mein Reich vorgestellt werden. Sie sollen nicht ohne Kenntnis bleiben, was ihnen bevorsteht. Wenn sie sich nicht wandeln, wenn sie ihre Sinne nicht geistig richten, sondern allein nur der Welt leben. Sie sollen erfahren, dass diese Welt vergeht mit allen ihren Schätzen und dass ihnen alles genommen wird, woran ihr Herz hängt. Dass aber das ihnen erhalten bleibt, was sie sich an geistigen Schätzen erworben haben. Denn keiner soll sagen können, ungewarnt und unermahnt geblieben zu sein. Ein jeder soll durch meine Knechte aufmerksam gemacht werden auf mich und mein Reich. Und selig, die hören und mein Reich zu erringen trachten. Selig, die glauben, was ihnen verkündet wird. Denn sie werden leben, wenngleich sie den irdischen Tod erleiden. Amen.